Hallo? Hier können Sie nicht durch. Hier ist gesperrt. Das ist ein Polizeieinsatz. Deswegen sind wir doch hier. Wir sind Nora Schwarz und Oss Wüthrich. Ah, Sie sind die anderen Zeugen. Die anderen? Die Hauptkommissarin wird gleich da sein. Sind wir zu früh? Was meinen Sie mit anderen Zeugen? Entschuldigen Sie bitte. Sie meinen die Jäger? Die Leute, die geschossen haben? Wie kommen Sie darauf, diese Mörder Zeugen zu nennen? Im Moment gehen wir beim Tötungsdelikt an Herrn Knieper von einem Jagdunfall aus. Und wir können nur von Tatverdächtigen sprechen. Wenn Sie so lange da im Bulli Platz nehmen wollen? Wir sind noch mitten in der Tatortnachstellung. Ah, es könnten gleich Schüsse abgegeben werden. Sie wollen diesen Mördern doch nur ersparen, dass sie uns ins Gesicht gucken müssen. Die sollen hier ruhig mal vorbeikommen. Kornkreise. Hörspiel von Monika Geier für die Reihe Feminist Gangster. Nachstellung abgegeben. Ich hatte Sie gewarnt. Das ist doch Quälerei. Sie haben dieser Begehung zugestimmt. Das ist auch in Ihrem Interesse. Bitte nehmen Sie jetzt im Bulli Platz. Die Hauptkommissarin wird gleich bei Ihnen sein. Sorry, Rosa, kannst du bitte mal? Die müssen eh noch ihre Aussagen unterschreiben. Gut, Timo, alles klar. Gut, ich guck mal, was die Spusi macht. Bitte nehmen Sie da auf der Bank Platz. Geht's, Frau Schwarz? Ja, schon gut. So. Dann werden wir in der Zwischenzeit Ihre Personalien vervollständigen. Ah, ich sehe, die Personalausweise sind schon aufgenommen. Fehlen nur noch Ihr Beruf und der Grund Ihres Aufenthalts in der Gegend. Ich bin Studentin, Raum- und Umweltplanung in Kaiserslautern. Und ich betreue hier in einem Ferienjugendcamp auf der Martinshöhe die Lux-Gruppe. Ah, Lux-Auswilderung. Davon habe ich gehört. Finde ich super. Naja, direkt auswildern tun wir mit den Jugendlichen natürlich nicht, aber wir sprechen mit Projektleitern und Förstern und gehen auch in den Wald und so. Es muss ja auch Spaß machen. Wir wären schon froh, wenn wir mal einen Lux beobachten könnten. Das wäre ein Highlight. Ja, und das ist der eigentliche Grund für die Lux-Gruppe. Das Highlight. So ein hübsches Tier. Mit Plüschohren. Dafür gibt's Geld. Der europäische Hamster dagegen. Cricetus, Cricetus. Okay, okay. Und Sie sind Herr... Oss, Umweltaktivist. Ich habe hier als Nachname Wüthrich stehen. Oss Wüthrich. Oss? Oswald. Gut. Und Ihr Beruf, bitte? Umweltaktivist. Aha. Gruppenleiter hier im Jugendcamp. Die Hamstergruppe. Im Gegensatz zu den Luchsen sind Hamster nämlich wirklich vom Aussterben bedroht. Nur haben die keine Pinselohren. Und da lassen sich auch keine Jagdbünde herab, bei den Schutzmaßnahmen mitzuwirken. Hamster haben leider keine Lobby, außer mir. Arbeiten Sie selbstständig, Herr Wüthrich? Wenn's sein muss. Aber in der Hauptsache organisiert. Regelmäßig und ziemlich aktiv. Für die Bürgerinitiative Leben ohne Blutstrom, das ist Ihnen doch sicher ein Begriff. Nein. Jedenfalls haben wir da jetzt diese Kooperation mit dem Lux-Auswilderungsprogramm im Elsass. LUA heißt das offiziell. L-U-A. Genau, das sind die Initiatoren unseres Feriencamps. Und die Lux-Auswilderung ist ein wichtiges Impulsprojekt für den Tierschutz. Mit Luchsen können sich viele Leute identifizieren und darüber mobilisiert werden. Und dann ziehen Sie die ganzen Fördergelder ab. Das ist eine Basis. Da werden alle umweltbewegten Menschen unter einen Hut gebracht. Aus echt gegensätzlichen politischen Lagern. Wirklich. Alle. Du, ich... Stimmt, findet auch die Polizei super, oder? Und gefällt sogar ein paar Jägern inzwischen. Aber du weißt schon, dass die Jäger bei LUA nur aus Propagandagründen mitmachen. Dass mindestens die Hälfte aller Jagdberechtigten immer noch keine konkurrierenden Beutegreifer akzeptiert und dass es in jedem Revier ganz sicher einen gibt, der klammheimlich davon träumt, den Luchs zu schießen. Aber sie tun es nicht. Das glaubst du immer noch? Nach dem, was hier passiert ist? Natürlich tun sie das. Die ballern auf Tiere, die vorher für uns so mühevoll ausgewildert wurden. Oss. Hier fehlt der Glaube. Luchse sind ein Anfang. Nein, mir fehlt das Geld für die Hamster. Und der verstorbene Herr Knieper, der hat einen Vortrag bei Ihnen gehalten. Als Hamsterexperte? Kornkreisexperte. Also eingeladen war er als Umweltaktivist. Er war eine Legende. Wenn er nichts hätte sagen wollen, dann hätten wir ihn einfach auf einen Stuhl gesetzt und anderthalb Stunden lang stumm bewundert. Aber er hatte halt dieses lustige Kornkreisprojekt und darüber hat er dann auch geredet. Kornkreisprojekt. Wir dachten, die Jugendlichen finden das hübsch. So ein bisschen ESO-Spinnerei in der Natur. Und Franz konnte das auch richtig toll rüberbringen, so wie irre das ist und was da für Alien-Theorien entstehen und so. In erster Linie aber war er als politische Ikone bei uns. Du wolltest damit nur provozieren. Und wenn schon. Du weißt genau, wie wichtig Kontroversen für unsere Sache sind. Kornkreise hätten gereicht, Oss. Echt? Für mich, für die Kiddies und für Franz. Nur du wolltest, dass es rumst. Ey, was soll denn das jetzt hier vor den Bullen? Bist du noch ganz dicht? Hey, auf Bulle stehen 50 Euro Ordnungsgeld. Sorry, Sie können mich gerne Kriminalobermeisterin nennen. Jawohl, Frau Kriminalober... Du hast Franz eingeladen und du hast allen Jägern der Welt Bescheid gesagt und jetzt ist er tot. Hey, so ein Typ wie Knieper, der hat Feinde. Der musste doch stündlich damit rechnen. Womit musste er rechnen, Herr Wüthrich? Ja, womit? Dass er von einem Genossen in den Hinterhalt gelockt wird? Also, was du hier versuchst, ist absolut unterirdisch. Glaubst du, das bringt was, global gesehen, wenn so eine Öko-Tussi wie du vor den Bullen... Ich hatte sie gewarnt. Fuck, ich meine, entschuldigen Sie, Sie... Öko-Tussi, ich bin genauso Aktivistin wie du. Nee, sorry. Ich sehe ja sogar ein, dass du auf den Knieper stehst, aber diese Aufregung, was soll das? Ihr habt euch einen Abend lang gekannt. Das kann jetzt wirklich nicht die Liebe deines Lebens gewesen sein. Weißt du was, Oss? Von Liebe hast du echt keine Ahnung. Oh doch, Liebe hat was mit Mut zu tun. Und Mut... hör auf, Oss, echt. Hör endlich auf. Wir wollten doch nur einen netten Abend mit einem tollen Typen, der Kornkreise macht. Einfach nur das. Wir brauchen ganz dringend Aluhüte, Nora. Wenn wir Kornkreise machen, dann kommen die Aliens. Alu, Alu, Alu! Los, in den Gruppenraum jetzt! Ich geh nicht mit in den Raum. Ich glaube, der Franz Knieper wird euch gefallen. Und im Zweifelsfall hat er bestimmt auch einen Strahlenschutz dabei. Aber dass der Franz einen echten Kornkreis mit euch macht, ist unmöglich. Ihr wisst genau, dass wir hier sowas ohne Genehmigung nicht durchziehen können. Das ist Sachbeschädigung. Das, was er zu sagen hat, ist sowieso viel interessanter. Wo bleibt ihr denn? Der Franz Knieper ist schon da. Nora will uns keine Aluhüte bauen lassen. Wir haben kein Alu im Camp. Nein! Marsch jetzt in den Gruppenraum. So, ihr Chaoten. Heute Abend lernt ihr einen der coolsten Menschen kennen. Es ist uns trotz einiger Widerstände seitens der Sponsoren gelungen, Franz Knieper hierher zu uns einzuladen. Und wir sind wahnsinnig stolz. Denn mit dem Franz ist es uns gelungen, auch die Anti-Jagd-Aktivisten-Legende schlechthin hierher zu kriegen. Und da bin vor allem ich sehr stolz drauf. Ja, aber heute ist er wegen etwas anderem hier. Genau. Wir können uns völlig entspannen und all die schönen, lustigen Sachen über Kornkreise hören. Vielleicht ja sogar eine Geschichte, in der auch Hamster vorkommen. Alle Power dem europäischen Hamster! Und den Luchsen! Und jetzt begrüßt mit mir Franz Knieper, Deutschlands führenden Kornkreisexperten, bekannt aus zahlreichen TV-Sendungen. Leute, hier ist euer Franz Knieper! Danke, danke, bitte. Danke, danke, Ost. Und guten Abend alle. Ja, dann lass mal sehen. Hat denn schon mal einer von euch die Entstehung eines Kornkreises mitverfolgen können? Haben Sie Aliens gesehen? Sind Sie schon einmal entführt worden? Ich persönlich noch nicht, nein. Aber ich meine, wie sind Sie denn dann auf das Thema Kornkreise gekommen? Naja, ich gehe regelmäßig mit den Hunden raus. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es zwei grundlegend unterschiedliche Arten von Kornkreisen gibt. Von Tieren gemachte und... Alienkreise? Ja, nicht von Tieren gemachte. Die tiergemachten kenne ich. Prima. Kannst du die kurz beschreiben? Nora. Ja? Nora? Tja, also ehrlich gesagt finde ich die Alien-Erklärung auch ganz passend, weil das ziemlich strange aussieht, diese Stoppelfelder, in denen dann so grüne Ringe auftauchen. Wenn die einem einmal aufgefallen sind, dann sieht man die, glaube ich, überall. Die sind wirklich kreisrund, aber die sind nicht von Außerirdischen, die sind von Rehen gemacht. Ja, und wie, Nora? Von Rehen in der Brunft. Nora. Und? Was machen die da? Was machen die da? Du meinst, was die in der Brunft machen? Ja. Ja. Also. Kornkreismäßig. Naja, also die machen. Was machen die da? Gut. Die Entstehung von Kornkreisen hat in der Tat oft einen sehr fleischlichen Hintergrund. So oder so. Gut, wie kommen die Ringe aufs Stoppelfeld? Hat jemand eine Idee? In der Zeit, in der sie entstehen, sind Rehe eigentlich relativ leicht zu beobachten. Da beschäftigen sie sich mit den großen Dingen des Lebens und sind abgelenkt. Hat das noch nie jemand gesehen? Nee. Nicht bei Rehen. Nora? Also direkt gesehen nicht, aber... Komm, Nora, teil deine Fantasien mit uns. Klapper! Nora steht auf Rehen. Na, die werden wohl Runden laufen. Ja, genau. Danke, Nora. Rehe sind Romantiker. Die fallen nicht gleich übereinander her, sondern machen erstmal einen Spaziergang zusammen. Ja? Einen langen. Das kann Stunden... Oder sogar Tage dauern. Tage lang spazieren. Sie laufen immer herum, immer im selben Kreis. Hey, das ist doch nicht romantisch. Doch, doch. Diese Monotonie hat einen starken Effekt. Wie urtümliche Tänze. Das kann in Trance versetzen. Die stimulierende Wirkung kennen wir Menschen auch. Bei alten Mai-Tänzen zum Beispiel. Da sind die Leute im Kreis gelaufen, bis sie high waren. Oder heute von jedem Club. Von jedem Rave. Gleichförmige rhythmische Bewegungen, die erzeugen eine ganz besondere Stimmung. Das funktioniert todsicher. Also ich brauche da Musik dazu. Brauchst du nicht. Und der Effekt setzt total schnell ein. Wir können das gern sofort ausprobieren, wenn ihr wollt. Ja? Okay. Wollt ihr? Ja. Ich bin ja. Gut. Mal einfach so im Kreis gelaufen. Na, dann steht mal alle auf. Braucht jeder ein bisschen Platz. So. Machst du mit, Nora? Klar. Es geht um Osto auch. Na, ihr wollt mich nicht tanzen sehen. Na los, Ost. Wir werden nur auf der Stelle springen. Wir müssen es nur schaffen, synchron zu bleiben. So. Und jetzt los. Alle zusammen auf eins. Drei. Eins. Zwei. Eins. Das steht auf dich. Nein. Ja. Danke, Nora. Kannst du dazu was sagen, Nora? Hör auf! Prima, Nora. Psst. Hört ihr schon was? Und was machen die da, Nora? Aus. Reha sind Romantiker, Nora. Jetzt wirklich an die Klappe. Der redet, seit er dich gesehen hat vom Ficken. Stimmt nicht. Was? Nix machen. Doch, doch. Genau genommen hab ich mit der Brunft angefangen. Stimmt. Ihr redet beide vom Ficken. Os! Miteinander. Oh. Möchtest du was beitragen, Os? Sorry. Nora sagte gerade, dass die Rehe bei ihren coolen Raves das Korn niedertrampeln. Dann fallen die reifen Körner aus den Ähren und vermutlich keimen die. Und darum wachsen an diesen Stellen neue Pflanzen, während die anderen längst abgeerntet sind. So kommen die grünen Ringe aus Stoppelfeld. Stimmt genau. Danke, Os. Nein, das kam von Nora. Die weiß total viel über Tanzen. Danke, Nora. Nora. Ah, sie ist nur ein bisschen schüchtern. Ihr könnt euch jetzt alle wieder setzen. Tja, dieses Keimen und Grünen passiert natürlich nur in feuchten Sommern. Wolltest du noch was sagen, Nora? Nein. Gut. Und in Wahrheit hat es einen sehr unromantischen Hintergrund. Die Böcke laufen deshalb so lange hinter den Ricken her, weil deren Empfängnisbereitschaft so wahnsinnig kurz ist. Das heißt, wenn ein Bock ein Weibchen gefunden hat, dann muss er ununterbrochen auf sie aufpassen, bis es soweit ist. Und so lange drehen die beiden ihre Runden. Aber Hai werden sie vielleicht trotzdem. Denn zum Glück hat die Natur es so eingerichtet, dass alles, was nötig ist, auch Spaß macht. Feuchte Sommer. Klappe, Os. Und natürlich regt dieses Phänomen die menschliche Fantasie an. Und weil diese Ringe so ein Mojo haben, spinnen Menschen Geschichten darum. Mojo, das erste Zeugnis so einer Geschichte ist ein Flugblatt. Ein Flugblatt aus dem 17. Jahrhundert. Das ist lange her. Es erzählt von einem Mowing Devil, dem mähenden Teufel, der Kreise ins Feld schneidet. Das wäre dann auch schon die erste esoterische Deutung. Aliens gab es ja damals noch nicht und zu der Zeit mussten noch Dämonen und Teufel herhalten. Dieser Typ wird ein Kopf. Und wenn es Geschichten gibt, dann gibt es auch Kreative, die damit arbeiten. Leute, die irgendwann anfangen, selbst Kornkreise zu machen. Ruhig. Wir wollen einen Kornkreis machen. Kornkreise! Nein, das geht natürlich nicht. Das geht gar nicht. Das wisst ihr. Das ist Sachbeschädigung. Wir haben uns umgehört. Leute, die Bauern hier brauchen wir gar nicht erst zu fragen. Die sind super konservativ. Und illegal machen wir gar nichts. Nein, wir sind ein öffentlich finanziertes Jugendcamp. Und ihr seid minderjährig. Naja, zumindest einige von euch. Jetzt lasst den Franz doch erstmal weiterreden. Danke, Nora. Tja, ich kann eure Begeisterung gut verstehen. Wenn das Wetter gut ist, dann hat man da draußen ein ziemlich einmaliges Naturerlebnis. Warme Nächte im Freien, das ist einfach was Besonderes. Und dann das Konspirative, sich in ein Feld schleichen und ein Graffiti da reinmachen, auch das ist cool. Es geht aber wirklich nicht. Nein. Aber Nora und Os haben vollkommen recht. Wenn das nicht mit den Bauern geklärt ist, kann ich euch höchstens Beispiele zeigen. Soll ich dir was sagen, Nora? Wobei es zwei völlig verschiedene Richtungen bei menschengemachten Kornkreisen auskommen. Solche Geschichten regen nämlich nicht nur die Fantasie von Künstlerinnen und Künstlern, Esoterikern und Naturliebhaberinnen an, sondern auch... Ja? Jäger? Ja, genau. Danke, Nora. Danke, Nora. Die Kornkreise der Jäger dienen der Wildfütterung. Die knicken das Getreide mitten in eigenen Feldern einfach um, sodass es gut zu fressen ist und von außen nicht zu sehen. Aber das ist ein Straftatbestand. Viel schädlicher als jeder noch so große esoterische Schwachsinn. Was ist daran so schlimm? Wildfütterung ist bei uns nur in sehr harten Wintern erlaubt. Trotzdem wird es durchgängig praktiziert, kaum je geahndet und erzeugt unnatürlich große Populationen, damit die Jäger was zum Jagen haben. Mein Vater sagt, Wild ist echt Bio und allemal besser als das Quellfleisch aus dem Tier-KZ. Dieses angeblich beste Biofleisch zerstört aber die Wälder. Wobei das, was wir hier in Europa so natürlichen Wald nennen, tatsächlich von Menschen angelegte Baumplantagen mit angeschlossenem Wildpark sind, in denen unmäßig viele Rehe und Schweine von sogenannten Hütern für den Abschuss gemästet werden und nebenbei alles junge Grün radikal abfressen. Ein echter Wald ist viel spärlicher besiedelt und viel differenzierter begrünt. Bei uns wird die natürliche Eigenregeneration systematisch verhindert. Aber das müsste man doch eigentlich in den Waldberichten lesen. Genau. Wieso hört man das nie? Weil Waldhüter eben auch oft Wildhüter sind. Die halten sich auch für moralische Vorbilder. Die Älteren wegen der Hege und die Jüngeren wegen dem selbstgeschossenen Biofleisch. Die werden all das niemals freiwillig aufgeben. Die muss man zwingen. Irgendwie. Das ist genau das, was ich meine. Der wollte die zwingen. Der hat als Zwölfender verkleidet und mit Spruchtüchern behängt im Speyerer Dom die Hubertusmesse gestört. Und jeden Jagdpächter verklagt, dem er Fütterung oder vermoderte Ansitze oder sonst was nachweisen konnte. Der wollte Ärger und hatte Feinde. Ja, schon, aber... Herr Wüttrich, Frau Schwarz hat eben behauptet, Sie wollten einen Eklat zwischen Jägern und Herrn Knieper provozieren. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie jede meinungsbildende Aktion. Konfrontation, Diskurs, offenes Reden. Nein, das war anders aus. Du hast Leute manipuliert, hintenrum. Die Veranstaltung mit Knieper war monatelang angekündigt. Sie war offen. Da hätte im Grunde jeder kommen können. Rosa, kannst du mal bitte... Was ist? Ganz kurz. Entschuldigen Sie bitte. Vor den Bullen streiten. Ich habe deinen Franz ja wohl nicht umgebracht. Aber du hast gegen ihn intrigiert. Du spinnst. Ich suche die Kontroverse, das weißt du. Und da stehe ich auch zu. Franz Knieper hat da sicher nicht anders gedacht. Du hast ihn zum Märtyrer gemacht, ohne ihn vorher zu fragen. Was wird denn jetzt aus seinen Projekten? Wer wird seine Arbeit fortführen? Du jedenfalls nicht. Das muss ich gar nicht. Der Impact, den dieser Mord haben wird, kann für seine Sache nur gut sein. Das ist das Beste, was je passiert ist, Nora. Das Beste? Hörst du dir gerade selber zu? Franz und du, ihr werdet alle Jäger der Welt in Erklärungsnot bringen. Dieser Schub wird mehr bewirken, als der lebende Franz es je gekonnt hätte. Aus, du bist krank. Glaub mir. Davon abgesehen habe ich doch nicht ahnen können, dass das passiert. Und wenn, hätte ich mich selbst vor die Flinte geworfen. Das glaubst du wirklich, oder? Du hast von Anfang an versucht, Franz und mich zusammen nachts aufs Feld zu bringen, wo wir eine leichte Beute für alle Jäger waren, die du davor zufällig auch schon dahin bestellt hattest. Es war Vollmond, ihr wart süß. Ich habe nur gesehen, dass ihr euch mögt und versucht, gute Fee zu spielen. Du wolltest, dass ich mich opfere. Du hast auf ihn gestanden. Opfere dich, hast du gesagt. Oh, Nora, das ist Franz Knieper. Das ist der Franz Knieper. Und der steht auf dich. Lass mich los aus. Der kommt jetzt hier gleich ums Eck und dann lasse ich euch allein. Hör jetzt auf. Wenn der mit dir zusammen einen Kornkreis machen würde und wir das filmen könnten, ich meine, Nora, denk doch mal nach. Os, du nervst mich. Wir hätten ein Video von Franz Knieper Kornkreis machend. Du hast eine Macke. Ich wette, du musst gar nichts machen. Nur dastehen, lächeln und Ja sagen. Morgen ist Vollmond. Nein! Hör mal, Nora, das ist auch eine Chance und höchstens ein kleines Opfer für dich. Und du musst gar nichts machen, was du nicht willst. Ich weiß. Es ist für die Sache, Nora. Denk da mal dran. Os. Oh, da kommt er. Hey, Franz! Was auch immer jetzt, gleich oder später zwischen mir und Franz passiert, geht dich überhaupt nichts an. Du hältst dich raus. Liebe Pfarrgemeinde, wir vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz freuen uns, dass wir gemeinsam mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern können. Wir sind naturverbundene Menschen. Wir lieben die Natur und wir sind dankbar für Gottes Schöpfung. Wenn die Natur leidet, leiden auch wir. Am Anfang der Naturschutzbestrebungen waren es oft gerade aktive Jäger, die auf die drohende Verarmung der Natur und auf das Verschwinden mancher Tierarten hingewiesen und erste Versuche zur Erhaltung seltener Tierarten unternommen haben. Hey, ihr zwei. Super Vortrag, wir sind beeindruckt. Ja. Danke. Hi, Nora. Hey, ja, war toll. Danke. Wir fragen uns ja, ob das wirklich dein letztes Wort war, dass du keinen Kornkreis mit uns machst. Ich meine, offiziell musst du das sagen, aber Nora? Also ich frage mich momentan, ob Franz vielleicht durstig ist nach 2 Stunden Reden. Ich jedenfalls könnte ein Bier vertragen. Super Idee. Ja! Os? Nora? Würdest du uns eins holen? Ich? Oh, klar. Weißt du, was ich strange finde? Nora, du nimmst es zu persönlich. Ich sag dir, was ich strange finde, Os. Dass du wusstest, dass wir auf genau diesem Feld waren. Was? Wieso? Ich meine, es war allein schon nervig, dass du versucht hast, auf Teufel komm raus einen Kornkreis mit Franz zu machen. Aber dass wir am Abend drauf auf dem Feld verabredet waren, das konntest du gar nicht wissen. Das heißt, du hast uns nachspioniert. Das musste ich nicht. Franz hat es dir sicher nicht gesagt. Und ich auch nicht, also... Das ist es, was ich meine, Nora. Dir fehlt der Überblick. Es war einfach sonnenklar, dass ihr dahin geht. Ihr wart so angefixt von dieser Kornkreissache. Es war schönes Wetter und Vollmond. Außerdem mochtet ihr euch, das hat jeder gesehen. Und dann das Feld. Es konnte nur dieses sein, weil es das einzige hier in der Nähe ist, das abschüssig genug ist. Nur da kann man von der Straße aus drauf gucken. Und ich meine, darum geht das doch bei Kornkreisen, ein Zeichen zu setzen. Was ist das? Ein Brett. Wozu brauchen wir das? Wart's ab. Hier, das ist für dich. Wie? Ich krieg auch eins? So groß? Na, wolltest du einen Kornkreis machen? Im Prinzip schon, aber dann muss ich dieses Brett über einen dunklen Acker schleppen? Komm, da ist eine Traktorspur durchs Getreide, die nehmen wir. Da vorne ist auch schon die beste Stelle. Hier? Ja, sieht gut aus. Was machen wir jetzt? Wir markieren einen Punkt mit einem Stock. So. Und jetzt drücken wir mit den Brettern den Weizen rundherum flach. So? Ja, so, im Kreis. Im Knien. Ja, super. Immer schön gleichmäßig. Und nie die Verbindung zum Mittelpunkt verlieren. Jedenfalls vorerst. Das ist anstrengend. Was? Hast du das gehört? Dieses Zirpen? Da hat was geknackt. Hab ich nicht gehört. Meinst du, hier sind Wildschweine im Feld? Kann sein. Essen die Weizen? Na klar. Oh, und die haben jetzt gerade Junge, oder? Die machen uns nichts. Komm, pass auf. Allerdings, wo Wildschweine sind, sind auch... Was denn noch? Jäger. Und die hassen mich. Aber das muss kein Problem sein. Jäger? Nur nicht die Nase über die Halme halten. Immer schön unten. Bei mir in der Deckung bleiben. Hier? Du riechst gut. Bist du wirklich manchmal in Gefahr? Oh ja, sehr. Aber Hier findet mich keiner. Ich hab dich gefunden. Siehst du die Sterne? Romantisch, ja. Hörst du die Grillen? Die haben Beat. Riechst du das Korn? Und wie? Hey, wieso stehst du auf? Spürst du den Wald? Ja. Weißt du, wie weit man hier gucken kann? Bis zum Mond. Nein. Steh auf und guck dir die Welt an. Guck dir unseren Kornkreis an. Gib mir deine Hand und steh auf. Das musst du sehen. Die Welt ist so schön. Und das wäre der Moment gewesen, in dem du dich vor die Flinte hättest werfen können. Ich weiß nicht, was du willst. Ich war genauso geschockt wie du. Das kann nicht sein, weil du ja eiskalt weiter draufgehalten hast. Du bist uns gefolgt und hast uns gefilmt. Ich bin euch nicht gefolgt. Kann sein, dass ich nach euch gekommen bin, aber eigentlich war ich vor euch da. Und das ist das Krankeste von allem. Ich wollte nur Franz Knieper in einem Kornkreis. Du hast gewusst, dass da Jäger waren und hast uns nicht gewarnt. Dich seelenruhig auf die Lauer gelegt, um ein Snuff-Video zu drehen. Das ist nicht wahr. Ich wollte ein Making-of. Ganz einfach nur das. Ich wollte filmen, wie der Kornkreis gemacht wird. Aber ihr wart an einer blöden Stelle, so dass ich nur übers Getreide gucken konnte. Was ihr da unten getrieben habt, konnte ich gar nicht sehen. Ich habe im Grunde nur den Schuss mitgekriegt. Und das hat mich genauso umgehauen wie dich. Franz? Oh mein Gott. Oh, sag was. Hey, hallo. Hörst du mich? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Bleib bei mir. Verdammt. Die kommen hierher. Franz, ich höre Stimmen. Hier irgendwo. Ja. Weißt du was? Ich muss dich kurz allein lassen. Ich hole Hilfe. Ich rufe einen Krankenwagen. Aber diesen Typen will ich nicht begegnen. Ich verstecke mich da vorne im Feld. Ja? Oh Mann, Franz. Sind Menschen und Tiere zu einer Einheit verbunden. gib uns und den Menschen weltweit die Einstellung, die Würde aller Lebewesen zu achten. Wir bitten dich, erhöre uns. Jägerinnen und Jäger sind Mitverwalter jener Lebensräume, die wir in Wald, Feld, Wiese, Wasser und Luft vorfinden. Erfülle sie in Jagd und Hege mit dem Geist einer echten Waldgerechtigkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Das war weiter vorne. Nein, nein, es muss hier gewesen sein. Du hättest den Hund doch mitbringen sollen. Ach was, den finden wir auch so. Der kann nicht weit gekommen sein, den hast du sauber erwischt. Was denn? Da, siehst du? Da vorne, da ist er. Sieh an. Das ist kein Keiler. Oh Mann, den habe ich wirklich sauber erwischt. Ist er tot? Ich denke ja. Mein lieber Mann. Ich rufe dann mal die Polizei. Schau mal, die zwei Bretter. Der war wohl nicht alleine hier. Hallo? Lass uns gehen, Christian, wir warten draußen. Moment. Hallo? Ist da wer? Jetzt komm. Oh nein. Nur ganz kurz. Das musst du wieder rausnehmen. Letzter Bissen ist Pflicht. So. Ich rufe jetzt die Polizei und mach das weg. Ja, ja. Bin ja schon da. Komm. Nichts wie fort hier. Weißt du, was blöd ist? Dass Franz gestorben ist. Ja. Und es ist blöd, dass du dieses Gespräch von den Jägern nicht aufgenommen hast. Hä? Wenn du da das Handy angelassen hättest, hätten die an der Notrufleitung mitgehört und dann wäre alles automatisch aufgezeichnet worden. Sag, bist du sicher, dass du nach deinem Notruf aufgelegt hast? Keine Ahnung, ich hatte Todesangst. Ja, ich weiß, aber wenn du das mal kurz ausblenden könntest... Ausblenden? Ich wüsste einfach zu gerne, was diese Jäger gesagt haben. Die haben gesagt, oh, das war ja gar kein Wildschwein, das war ein Mann, ist er tot? Ja, dann ruf die Polizei und lass uns gehen, das war's. Polizei! Polizei! Hier! Guten Abend, wir haben einen Notruf erhalten. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ist eine Frau Nora Schwarz anwesend, die den Unfall gemeldet hat? Jugendcamp Hamsterluchse? Hamsterluchse? Was soll das sein? Nein, Stefan von Ziegel. Und mein Name ist Christian Kautsch. Wir waren da drüben auf dem Ansitz auf Schwarzwild. Wir haben den Notruf abgesetzt. Mir ist gerade gar nicht gut. Könnten wir einen Arzt für ihn bekommen? Ich glaube, er hat einen Schock. Was ist passiert, Herr Ziegon? Von Ziegon. Wir hatten einen Jagdunfall. Wir haben einen Zivilisten getroffen, der sich aus unerklärlichen Gründen mitten im Feld aufgehalten hat. In diesem Feld? Ja. Könnten Sie den Krankenwagen... Ist schon unterwegs. Wo ist der Angeschossene? Direkt dort vorn. Wir haben ihn für einen Keiler gehalten. Dort vorn, sagen Sie? Ja. Und wo ist die Frau? Da war keine Frau. Ich sag ja, wir haben ihn für ein Wildschwein gehalten. Er war allein. Wir sind aber auch nur kurz hin, haben das Unglück entdeckt und sind sofort wieder raus aus dem Feld, damit wir nichts verändern. Und wir haben sie gerufen. Genau. Frau Schwarz! Polizei! Frau Schwarz! Was wollte der Mann in dem Feld? Gott, wenn wir das wüssten. Ich brauche jetzt Ihre Jagdgenehmigung. Kein Problem. Ja, die haben wir natürlich dabei. Hallo, wo ist das Opfer? Einen Moment. Frau Schwarz! Frau Schwarz, zeigen Sie sich bitte! Hier ist die Polizei! Wo liegt das Schussopfer? Da vorne, den Traktorspuren nach. Fuck! Wir müssten nur wissen, ob dein Handy noch weiter an war. Als ich wieder drauf geguckt habe, war es jedenfalls aus. Du kannst doch die Gesprächsdauer überprüfen. Ja, wenn ich es zurück habe. Mein Handy ist doch bei der Polizei. Und das an deiner Tasche? Das ist mein altes, ich hab's nur zum Musikhören dabei. Umweltaktivistin mit zwei Smartphones. Ein Spanner, der meint, er würde damit die Welt retten. Na gut, können wir das lassen? Wir haben hier etwas zu tun. Du kannst mich mal. Nachher, wenn du dich abgeregt hast, sagst du der Kommissarin, dass die unbedingt die Aufnahme von deinem Notruf nachbearbeiten müssen. Das ist total wichtig. Oh, ich sag dir, was ich mache, wenn ich mich abgeregt hab. Ich erzähle der Kommissarin, dass du als Troll im Jagdforum Hatz und Hund unterwegs warst, um die Jagdcommunity gegen uns aufzustacheln. Wie bitte? Ja, guck nicht so. Dachtest du, das merkt keiner? Dir war echt kein Mittel zu schade, nicht mal dich in so einem Shovi-Waffenforum als Jungjäger auszugeben. Du bist paranoid. Mach uns bloß nicht lächerlich. Und ich weiß auch, wie das abgelaufen ist. Ach ja? Und wie soll ich das gemacht haben? Ich habe den Verlauf von unserem Hüttencomputer gecheckt. Da war einer mindestens 100 Mal auf Hatz und Hund. Ich habe mich dann nur mal umgeguckt, um Franz' Auftritt vorzubereiten. Ja, ja. Die schreiben da tatsächlich ziemlich offen über Franz und oft. Alle seine Klageschriften haben sie eingescannt. Die beobachten seine Aktionen, seine Website, lästern über Kornkreise. Sag ich doch. Die haben sogar einen Spitznamen für ihn. Lebenshirsch. Ist nicht weit hergeholt. Knieper ist in der Jägersprache der Ausdruck für einen 2-jährigen Dammhirsch. Also soweit ich weiß, ist ein Lebenshirsch das beste Wild, das du je schießen kannst. Der Name ist so, wie wenn du ihm eine Zielscheibe anpappst. Das war doch nur wegen seiner Aktion da im Speyerer Dom, Hubertusmesse stören und so, wo er als Zwölfender verkleidet war. Das hat die geärgert. Da haben sie ihm halt einen fiesen Namen gegeben, aus Witz. Ja, eine ganz tolle Idee, diese Leute gegen ihn aufzuhetzen. Ich hab die nicht. Hast du! Da gibt's einen gewissen Jungjäger Lynx im Forum. Schöner Name übrigens. Konntest als Lux mal deinen ganzen billigen Sexappeal auspacken, wie? Jedenfalls Lynx erzählt von einer geplanten Veranstaltung mit Franz Knieper bei einem Feriencamp im Pfälzerwald und schlägt vor, diese Veranstaltung zu stören. Also das ist... Du trollst uns bei Hatz und Hund und du hast diese Leute auf Franz angesetzt. Erstens musste ich das gar nicht. Zweitens kannst du es nicht beweisen und drittens hat es nicht funktioniert. Es hat viel zu gut funktioniert. Du weißt aber schon, dass dein Franz den Impact gewollt hätte, oder? Ich weiß nur, dass er ganz sicher nicht sterben wollte. Seine letzten Worte waren, schau dir die Welt an, sie ist so schön. Nora, du machst einen Fehler. Nein, den Fehler hast du gemacht. Die Polizei wird das sicher ganz schnell rausfinden. Und ehrlich, Oz, wahrscheinlich brauche ich denen gar nichts zu sagen. Denn wie du da plötzlich am Tatort aufgekreuzt bist mit deinem fertigen Spannerfilm, das fanden bestimmt sogar die Bullen ziemlich schräg. Halt! Wer sind Sie? Was suchen Sie hier? Oz Wüthrich, Jugendcamp Hamsterluchse. Ah, gut. Sie sind wegen Ihrer Kollegin hier? Nora Schwarz? Die Zeugin ist eben kollabiert. Oh. Sie hat nur einen Schock erlitten. Wird da drüben von den Sanis im Krankenwagen versorgt. Wer hat sie eigentlich benachrichtigt, wenn ich fragen darf? Niemand. Ich bin schon länger da. Was? Hier? Ja, ich bin kurz nach Herrn Knieper und Frau Schwarz eingetroffen. Ich war da vorne in diesem Feld. Ich habe den Vorfall gefilmt. Sie können meine Aufnahmen haben, wenn Sie wollen. Sie haben... Bitte? Moment. Sie waren den ganzen Abend hier? Wo genau? Da ganz hinten am Waldrand. Seit wann? Halb 10 etwa. Was haben Sie da gemacht? Also im Grunde hatte ich gehofft, dass Franz Knieper hier einen Kornkreis macht. Er hat gestern Abend bei uns einen Vortrag darüber gehalten. Sie haben das Opfer die ganze Zeit beobachtet? Das klingt vielleicht seltsam, ja. Sind Sie bewaffnet? Gott, nein. Los, heben Sie die Arme. Was soll denn das werden? Reine Routine, ich muss Sie auf Waffen absuchen. Ich bin Zeuge, ich habe nicht geschossen, sondern eine Aufnahme gemacht. Die Arme hoch! Wenn Sie so nett bitten. Heiliger Hubertus, bitte für uns. Du Freund der Natur, bitte für uns. Du Heger des Wildes und des Waldes, bitte für uns. Du Schutzpatron der Jäger, bitte für uns. Auf die Fürsprache des heiligen Hubertus bitten wir, dass wir mit Freude an der Natur erfüllt werden. Wir bitten dich, erhör uns. Dass wir nie die Ehrfurcht vor den Geschöpfen Gottes verlieren. Wir bitten dich, dass wir bei der Ausübung der Jagd vor Unfällen beschützt werden. Wir bitten dich, du weißt aber schon, Nora, dass das ein uralter Bullentrick ist, uns gegeneinander auszuspielen. Vor Bullentricks habe ich keine Angst. Das müsste ich nur dann, wenn ich einen Mord geplant hätte. Bei den Jägern hast du Zweifel, aber mir sagst du ins Gesicht, dass ich einen Mord geplant habe? Oz... Du musst dich einfach erinnern. Das wäre auch in deinem Interesse, oder nicht? Ich kann mich aber nicht erinnern. Pass auf, ich habe die Aufnahme in meiner Cloud. Wir können uns die auf deinem Zweithandy zusammen anschauen. Was willst du? Dein Handy. Danke. Meins haben ja auch die Bullen. Ich will das aber nicht sehen. Man kann doch eh kaum was erkennen. Das ist nicht schlimm. Da. So. Guck mal. Noch hier. Moment. Ja, da. Nur olivgraues Feld. Blaugrauer Himmel. Und hier, siehst du? Dieser komische Schein da links oben in der Ecke kommt vom Mond. Der kleine Punkt da vorne, das ist Franz. So, das war der Schuss. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Ja, der Punkt ist weg. Einfach umgefallen. Kannst du dich da an irgendwas erinnern? Ich hasse dich, Oss. Da bin ich jetzt näher ran und hier. Siehst du? Siehst du da rechts? Ein bisschen größer. Die schwarzen Köpfe, das sind die Jäger. Jetzt bleiben sie stehen. Und die sehen nicht überrascht aus. Die ganze Körperhaltung und so. Die wussten, was sie erwartet. Körperhaltung allein reicht nicht. Was haben die gesagt? Nora, was? Sie haben von einem Schwein geredet. Sie haben Franz nicht beim Namen genannt und haben sich auch nicht irgendwie gefreut oder so. Naja, die müssen dich ja ganz in der Nähe vermutet haben. Die wussten doch, dass da noch wer ist und vielleicht zuhört. Da konnten sie kaum Freudentänze aufführen. Stimmt. Sie haben nach mir gerufen. Hammer. Und wie? Ich meine, was haben sie gesagt? Nichts eigentlich. Die haben nur Hallo gerufen. Und wie kamen die da drauf, dass du da bist? Die haben die beiden Riesenplanken gesehen. Daraus haben sie geschlossen, dass wir da zu zweit waren. Ja. Okay, lass uns mal weitergucken. So, jetzt beugen sie sich über ihn. Wursteln im Feld rum. Man sieht gar nichts. Nur da. Siehst du das? Da ändert sich irgendwie das Licht. Ganz kurz. Nee. Ich habe leider auch gewackelt. Ich zeig's dir nochmal. Da. Siehst du das? Das macht mich so fertig aus. Ich kann das nicht. Doch, natürlich. Die haben ja eine ganze Weile da gestanden. Die sind da rumgelaufen. Haben sie dich denn auch gesucht? So im Feld? Nein. Begegnet bin ich ihnen nur ganz kurz am Krankenwagen. So, Frau Schwarz, wir setzen uns jetzt erstmal ganz ruhig hier in den Krankenwagen. Ja? Möchten Sie einen Schluck Wasser oder einen Tee? Nee, danke. Warte, Markus, unser Wagen ist besetzt. Setz Sie besser erstmal auf einen Klappstuhl. Ich rufe Ihnen einen eigenen Wagen. Besetzt? Ja, der Schütze hat einen Schock. Der Schütze? Warte, ich schau mal nach. Ich brauche keinen Krankenwagen. Doch. Sehen Sie, Sie sind ganz blass. Und davon abgesehen, müssen Sie eh von einer Gerichtsmedizinerin untersucht werden. Sie werden die Nacht wohl oder übel im Krankenhaus verbringen müssen. Aber damit gehen wir nur sicher, dass alles mit Ihnen in Ordnung ist, okay? Ich will nicht ins Krankenhaus. Das sehen wir dann. Ja, jetzt setzen wir uns erstmal schön hier hin. So. Sanitäter! Sanitäter! Einen Moment, Frau Schwarze. Ja, bitte? Wir bräuchten mal kurz die Frau Doktor im Krankenwagen. Tut mir leid, die ist momentan noch mit dem Opfer beschäftigt. Ich hab mal irgendwann gelernt, dass in der Medizin die Lebenden vor den Toten kommen. Worum geht's denn, Herr... Von Zigon, wir brechen jetzt auf. Mein Freund fühlt sich nicht gut. Und hier wird sich das vermutlich auch nicht bessern. Den packe ich erstmal in sein eigenes Bett. Ja, ob Sie den Tatort verlassen dürfen, das kann ich nicht entscheiden. Ich bin hier nur... Sanitäter, ist klar. Mir geht's schon wieder besser. Ja, komm, Christian. Wir schauen selbst mal nach der Frau Doktor. Na, bitte setzen Sie sich wieder in den Krankenwagen, sonst muss ich den Kollegen von der Polizei Bescheid sagen. Schon gut. Ja. Ja. Ach, guck mal da. Ja. Guten Abend. Hallo. Das ist doch... Sie waren auch im Feld, oder? Ja. Wir haben uns schon gedacht, dass da noch jemand gewesen sein muss. Was haben Sie denn da bloß gemacht? Merken Sie sich das, Fräulein. Es ist gefährlich, fremdes Eigentum zu zerstören. Gerade in der Nacht und in der Saison. Lass sie in Ruhe, Christian. Du solltest dich lieber wieder hinlegen. Hier ist doch gar nichts passiert. Komm. Gut. Wiedersehen. Arschloch. Wie? Bitte? Was haben Sie gesagt? Ich habe mich beleidigt. Sie sind Zeuge. Ich bitte Sie, sich jetzt sofort wieder hinzulegen. Das können wir alles später klären. Unsere Patientin hier steht unter Schock. Ja, ich auch. Und ich werde Sie verklagen. Sie sind so ein Wichser. Frau Schwarz, lassen Sie das bitte, ja? Schwarz? Also, ja? Merk ich mir. So, kommen Sie, die Ambulanz ist jetzt frei. Hast du gehört, wie die mich genannt hat? Die junge Frau weiß nicht, was sie sagt und du stehst unter Schock. Komm jetzt, Christian, das hat keinen Sinn. Da haben sich zwei gefunden. Das war das rechte Tier für diesen Block. Komm, jetzt. Was war das, das er da ganz zum Schluss gesagt hat? Irgendwas mit Bock. Hat er wirklich Bock gesagt? Ja. Aber was hat er damit gemeint? Ich glaube, er hat mich gemeint. Franz und mich. Es war verächtlich, so die und ihr geiler alter Bock. Aber das war Franz nicht. Ich meine, er war nicht alt und eklig. Er war ja auch kein Wildschwein und ist trotzdem erschossen worden. Schon gut. Schweine sind aber keine Böcke. Hirsche dagegen schon. Und wenn der Typ von einem Hirschbock geredet hat, dann muss er gewusst haben, wie Franz mit Nachnamen hieß und wer er ist und auf wen er da geschossen hat. Aber Jäger haben eine eigene Sprache. Dieser Ausdruck kann alles Mögliche bedeutet haben. Okay, dann andersrum. Der Typ, den du so übel beschimpft hattest, wie hast du ihn nochmal genannt? Ich war noch viel zu freundlich. Und wie hat er dich genannt? Tier. Er hat mich Tier genannt. Hm. Wenn er es biblisch gemeint hat, bin ich für ihn wohl der Teufel. Ja, das Tier. Nett. Aber waldmännisch gesehen. Ich guck mal im Internet. Jägersprache. Da. Was? Der weibliche Dammhirsch heißt so. Zeig. Oh mein Gott. Tatsächlich. Dammtier ist eine Hirschkuh, abgekürzt auch einfach nur Tier. Er hat es also gewusst? Was für ein... Oh Mann, er hat es wirklich gewusst. Und einen Fehler gemacht. Schön wär's. Damit kriegen wir ihn dran. Wir schaffen die Jagd ein für alle Mal ab. Wie denn? Die sagen, sie haben ein Schwein gesehen. Wie willst du das widerlegen? Ich kann das nicht und ich war dabei. Das ist doch genau meine Rede. Du warst dabei. Du musst dich einfach nur erinnern. Woran? Dass einer neben mir umgefallen ist und tot war? Was kurz davor passiert ist. Oder danach. Was sie gesagt haben. Irgendwas Ungewöhnliches. So wie auf meinem Film das Licht, das plötzlich anders war. Os, das mit dem Licht, das habe ich auch gesehen. Tatsächlich? Ja. Da war kurz ein Licht. Wann? Als diese Männer um Franz rumgelaufen sind und an mir gerufen haben. Es war sehr hell und nur ganz kurz. Ich glaube, ein Blitz. So ein schwacher. Und dann hat einer von denen was echt Schräges gesagt. Und was? Der eine hat immer gedrängelt, dass er jetzt weg will, aber der andere... Ja? Der hat vom Essen geredet. Vom Essen? Von irgendeinem Bissen, der Pflicht sein soll. Bissen, Pflicht. Ich google mal. Bissen. Moment, hier. Bissen, letzter. Oh Mann, Nora, das glaubst du nicht. Was? Nora? Wenn wir den da draußen jetzt beweisen könnten, dass diese Typen einen Mord begangen haben, ich meine, wenn wir die richtig dran kriegen und die in den Bau gehen und Franz gerecht wird, könntest du dann vielleicht darauf verzichten, den Bullen diese Hatz-und-Hund-Sache zu stecken? Komm, jetzt sag, was da steht. Sag einfach ja, Nora. Sag, dass wir gleich zusammen rausgehen und die ganze Jäger-Sippschaft grillen und dann einfach nur Franz feiern. Zeig her. Ja oder nein? Von mir aus, ja. Okay. Hier. Lasset uns beten. Gott, wir bitten dich im Namen all unserer verstorbenen Weidkameraden um Gnade. In ihrem Leben waren sie mit Freude an der Natur und an der Jagd erfüllt. Schenke ihnen in deinem Reich jenen Lebensraum, der sie ebenso mit tiefer Freude erfüllt. Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Hubertus durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Hallo? Wir müssen ganz dringend mit der Frau Hauptkommissarin. Hallo, wir haben was rausgefunden. Ja, die Frau Hauptkommissarin Boll wird sich das anhören, Herr Wüthrich, ja. Frau Schwarz. Aber haben Sie noch einen Moment Geduld? Nein, es ist wichtig. Sehr wichtig. Sorry, Tina, die beiden haben sich nicht aufhalten lassen. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen zurück in den Bulli, aber es ist total Nein, wichtig. Das ist völlig ja. in Ordnung. Ist gut, wir sind hier sowieso eigentlich fertig. Na, endlich. Wird ja auch langsam Zeit. Die Spurensicherung ist jetzt auch durch mit der Auswertung. Ja. Die haben mir die Liste gemailt und da ist eine Sache. Frau Kommissarin. Wir haben eine wichtige Erkenntnis, die zur Lösung des Falls beitragen kann. Entschuldigung, wer ist das denn? Os Wüthrich. Ach, Herr Wüthrich, ja, dann kommen Sie doch mal mit. Du, ich gucke mir die Auswertung gleich im Bulli an. Ja. War da was Interessantes? Ja, eher bizarr und gruselig, aber vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Okay, ja, dann los, meine Herren. Auf Wiedersehen. Ja, schönen Abend. Nein, wir möchten das gleich hier in der Runde besprechen. Was wir zu sagen haben, geht auch die beiden Jäger da an. Das wüsste ich aber. Es ist im Grunde genommen nur eine Frage. Und die wäre? Wurde Franz Knieper schon obduziert? Ja. Wurde in seinem Mund etwas gefunden? Wie kommen Sie denn da drauf? Also ja. Was war in seinem Mund? Das darf sie uns nicht sagen, aber die Herren könnten es, nicht wahr? Ich weiß immer noch nicht, was Sie überhaupt hier zu suchen haben. Ich habe den Vorfall gestern Nacht gefilmt. Gefilmt? Ja. Ein Pärchen im Feld? Haben Sie das gewusst, Fräulein? Mit Verlaub, diese junge Frau scheint Gefallen an sonderbaren Praktiken zu haben. Vielleicht eine Erklärung für Spielsachen im Mund ihres Liebhabers? Frau Hauptkommissarin, was hatte Franz im Mund? Er hatte Reste von Getreidehalmen im Mund. Ha, und möchten Sie wissen, wie die dahin gekommen sind? Ja, klären Sie uns auf, Herr Wüthrich. Nora, meine Kollegin hier, hat bekanntlich das Gespräch dieser beiden mithören müssen, nachdem die Franz Knieper erschossen hatten. Das heißt nicht erschossen, sondern... Ermordet! Sie mäßigen sich bitte, junge Frau. Wir haben Ihre Beleidigungen nicht vergessen. Das wird eine Zivilklage nach sich ziehen. So wie diese schlimme Angelegenheit hier geklärt ist. Es heißt, erlegt. Erlegt, wie interessant. Sie kam sehr zielstrebig, um nach Franz Knieper zu sehen und war nicht übermäßig überrascht. Wir sind Jäger. Beherrschung ist unsere Natur. Sie sprachen von einem Schwein und spielten Theater, weil Sie wussten, dass Franz nicht alleine hier war. Aber als Sie erkannten, dass er tot war und niemand in nächster Nähe zusah, da konnte sich einer von Ihnen nicht verkneifen, eine alte Jagdtradition aufleben zu lassen. Er spendete seiner Jagdbeute den letzten Bissen. Ach ja. Christian. Ein erlegtes Wild bekommt etwas, das Jäger Äsung nennen, ins Maul gestopft. Dann wird es schön hingelegt und dann wird ein Trophäenfoto gemacht. Das ist ein Akt der Ehrerbietung. Ach, davon verstehen Sie nichts. Ja? Zählt das Töten auch zur Ehrerbietung? Wenn Sie von Tieren reden, ja. Weil das Tier nichts merkt. Und vorher ein Leben hatte. Der Tierschutz steht bei uns an oberster Stelle. Ich lasse hier niemanden in die Jagd, der nicht trifft. Einem angeschossenen Wild ewig hinterhersetzen, das gibt's bei uns nicht. Das ist Quälerei. Und ja, wir ehren das Wild, das wir erlegen. Letzter Bissen ist Pflicht. Das haben Sie an dem Abend auch gesagt. Der letzte Bissen ist Pflicht. Ich erkenne Ihre Stimme wieder. Ich habe 3 Meter von Ihnen entfernt im Feld gelegen und jedes Wort gehört. Die dreht einem das Wort im Mund herum. Und dann wurde ein Foto gemacht. Ich habe einen Blitz gesehen. Einer von Ihnen hat ein Foto mit Blitzlicht gemacht. Das kann nur der Schuss gewesen sein. Das Mündungsfeuer. Dieses Foto müssen Sie finden, Frau Hauptkommissarin. Ja. Hätten Sie eine Idee, wo das sein könnte? Möchten Sie nicht die Handys der Herren beschlagnahmen? Es wird Sie überraschen, junger Freund, aber das ist bereits geschehen. Ja, bei einem Jagdunfall werden routinemäßig alle Waffenschränke der waffenführenden Person und bei einem Tötungsdelikt alle Mobilfunkgeräte der Tatbeteiligten gescheckt. Ihre ja auch. Wir sehen dem Ergebnis der Untersuchung gelassen entgegen. Ja, damit dem haben... Dem der Haussuchungen übrigens auch. Ach, das sehen Sie, damit haben die gerechnet. Das beweist nur noch mal, dass es Mord war. Und das Foto ist woanders. Blödsinn. Weil es dieses Foto gar nicht gibt. Selbst im hypothetischen und irrealen Fall, dass ein solches Foto je existiert hätte, glauben Sie, dass er sowas aufheben würde? Moment mal, er? Sie sagten gerade, es sei er, also Herr Gautsch gewesen, der das Foto gemacht hat? Bei allem Respekt, aber jetzt fangen Sie nicht auch noch so an. Sie werden nichts finden, weil es nichts zu finden gibt. Aber sicher doch. Dieses Foto von Franz Knieper, das ist die tollste Trophäe, die Sie jemals kriegen können. Den zu schießen, war sogar noch aufregender als Großwildjagd. Knieper, das war Ihr Lebenshirsch. So ein Foto gibt man nicht auf. Das ist albern. Souvenirs haben wir nicht nötig. Also. Hey, Entschuldigung, Tina, ja? Darf ich mich kurz einmischen? Ja. Ich habe da was, das du wissen solltest. Was denn, Schneider? Na, diese Sache da. Die Spusi ist auf etwas gestoßen. Das muss ich dir vertraulich sagen. Ja, okay, dann komm mal mit hier also, rüber. Der auf dem Ansitz war alles sauber. Ja. Das war nichts Seltsames geworden. Halt, das interessiert ja vielleicht auch die Herren und Frau Schwarz. Erzähl das doch bitte laut, Schneider. Ja, also, unsere Spurensicherung war ein bisschen frustriert, weil da hinten an dem Ansitz alles so sauber war. Darum dachten die Kollegen, sie ziehen den Radius ein bisschen weiter. Und da haben sie was wirklich Seltsames gefunden. Da war so ein Stecken. Moment mal. Ein was? Christian. Ein Stecken, ja. Ein armlanger Stock, ohne Rinde, aber mit Blättern. Eiche, glaube ich. Vertrocknet. Der hing da so in einem Gebüsch. Da standen aber nur Buchen, also merkwürdig. Gebüsch? Na, jedenfalls, um es kurz zu machen. Dort in der Nähe ist ein hohler Baumstumpf. Darin war ein Paket, in Wachspapier gewickelt. Und darin lagen ein paar Sachen. Ein frischer Salzleckstein für Tiere, 3 leere Patronenschachteln, eine Packung Batterien, eine Halogenlampe, eine Flasche Cognac, auch fast leer, ein Pullover, 2 Sitzkissen und eine alte Analogkamera. Das hast du nicht. Du hast sie nicht in den Schrank getan. Nein, das heißt nicht Gebüsch. Wenn schon, dann Dickholz. Ja. Dann noch einen Bruch nebendran hängen. Ich habe nirgendwo einen Bruch hingehängt. Der Bruch hängt da, wenn seit Jahren. Ich brauche doch keinen Bruch, um zum Schrank zu finden. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Sofort. Ja, das ist auch Ihr gutes Recht. Und da wir gerade davon reden, ich muss Sie darüber informieren, dass alles, was Sie ab jetzt sagen, vor Gericht gegen Sie verwendet werden kann und wird. Junger Mann, was Sie da gesehen haben, war ein Bruch und kein Stecken. Merken Sie sich das. Das reicht jetzt. Sie sind festgenommen. Ja. Ihre Jagdsaison ist beendet. Pfoten weg. Lassen Sie mich. Das ist die reine Schikane. Die Handschellen sind überhaupt nicht nötig. Wir sind Ehrenmänner. Herr Gautsch, Herr von Ziegern, Sie werden verdächtigt, den Tod von Franz Knieper willentlich und wissentlich herbeigeführt zu haben. Wer von Ihnen den tödlichen Schuss abgegeben hat, wird die Ballistik ergeben. Aber an der Tat beteiligt waren Sie mutmaßlich beide. Sie haben das Recht zu schweigen und sich einen Rechtsbeistand zu nehmen. Und Sie werden so schnell wie möglich dem Haftrichter vorgeführt. Glauben Sie wirklich, Sie können uns einsperren? Lassen Sie es nicht drauf ankommen, junge Frau. Sie haben doch was Vernünftiges gelernt. Schmeißen Sie das nicht weg. Wir sind übermorgen wieder draußen bei dem dünnen Brett, das Sie da bohren. Im Übrigen ist dieser Fotoapparat in einem öffentlich zugänglichen Waldstück gefunden worden. Der muss mit uns gar nichts zu tun haben. Und was da für Fotos auf dem Film sind, das wissen Sie doch überhaupt nicht. Also, eigentlich wissen wir es schon. Der Film war natürlich im Labor. Ich habe die Fotos hier auf meinem Handy. Hier, schau. Ja, und auf einem ist der Geschädigte. Mit Getreidehalmen im Mund. Und Sie, Herr von... stehen nebendran. Die Handschellen für den Herrn von Ziegern. Das werden Sie nicht überleben. Ich werde Sie vernichten. Sie haben ja keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Handschellen, danke. Danke, Schneider. Und doch, und da, wo Sie hinkommen, da werden Sie auf viele Ebenbürtige stoßen. Die linke, bitte. Sie glauben, ich hänge am Geld, den Dingen, der Macht, Gott, meiner Frau? Am Ende schon. Sie irren. Wissen Sie, was das Geilste ist? Wenn man jahrelang gewartet hat, gelauert, jeden Abend in Gedanken bei dem Stück war, wenn man sich ausgemalt hat, was es tut, wo es schläft, was es selbst gerade erbeutet hat, wenn man irgendwann Teil dieses Tieres ist, Teil der Landschaft, wenn man ganz und gar in seinen Rhythmus eintaucht, wenn man Punkt Sonnenaufgang aufwacht und weiß, aus welcher Richtung der Wind jetzt dort weht und wie es da draußen riecht. Und wenn man dann alles durchdrungen hat und an einem perfekten Tag, in einer perfekten Stunde dieses Leben ganz und gar zu seinem macht, das ist geil. Sie sagen ja gar nichts, Frau Hauptkommissarin. Ich verstehe langsam die Gegenseite. Sie möchten sich positionieren? Auf der anderen Seite? Wie aufregend, Frau Hauptkommissarin. Wissen Sie, wie schwer es ist, etwas zu finden, das sich zu jagen lohnt? Nein, es gibt leider Gottes mehr als genug davon. Viel zu viel. Sie sind etwas Besonderes. Sie leider nicht. Ich werde Sie finden. Sie müssen jetzt gehen, Herr von Ziegern, hier entlang. Dort in den Wagen. Seid ihr soweit? Dienststelle oder JVA? JVA, alle beide. Den Richterbeschluss kriegen wir ganz sicher. Alles klar. So, und jetzt rein da. Wir sehen uns. Achtung, Tür. Was hat der Typ dir geflüstert? Das Übliche. Hörspiel von Monika Geier für die Reihe Feminist Gangster. Es sprachen Nora Schwarz, Judith Neumann, Os, Marek Harloff, Franz Knieper, Vovo Habdank, Christian Gautsch, Robert Dölle, Stefan von Ziegon, Wolfgang Pregler. Kriminalhauptkommissarin Boll, Barbara Philipp. Außerdem Patricia Ziolkowska, Sebastian Reis, Heinrich Giskes, Matthias Schniedaritz, Heidi Eeks und viele andere. Besetzung: Leon Hase und Arne Köhler. Dramaturgie: Leonard Koppelmann. Ton und Technik: Thomas Rombach, Melanie Inden und Josuel Teegarten. Regieassistenz: Miriam Brandt und Hertha Steinmetz. Regie: Martin Heindl. Frau Hauptkommissarin? Ah, Herr Wüthrich, ja, kommen Sie doch herein. Hallo. Wie geht es mit dem Fall voran? Ja, ganz gut, aber ich hätte diesbezüglich noch ein paar Fragen an Sie, Herr Wüthrich. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Danke. Was für Fragen? Ja, wissen Sie, wir haben jetzt die Kommunikation unserer beiden Tatverdächtigen im Fall Knieper aufgearbeitet, sowohl untereinander als auch mit den anderen Jägern innerhalb dieser Community. Aha. Und da sind uns ein paar Punkte aufgefallen, die wir gerne mit Ihnen besprechen würden. Was denn für Punkte? Jagdtechnisch betrachtet waren die beiden Herren, Herr Gautsch und von Ziegon, an dem Abend völlig korrekt unterwegs. Nein, die haben doch gesehen, dass sie auf einen Menschen schießen. Es war fast taghell. Ja, das ist aber ein anderer Punkt. Aber Herr Gautsch ist der Jagdpächter dieses Gebiets und von Ziegon auf Einladung ebenfalls jagdberechtigt. Die beiden sind Freunde und waren häufig gemeinsam im Wald unterwegs. Die haben sich da nicht extra zusammengefunden, um einen politischen Gegner zu eliminieren. Unserer Erkenntnis nach haben die das überhaupt nicht richtig geplant. Die sind da irgendwie reingerutscht und haben eine Gelegenheit ergriffen. Und bis auf die Jagdtrophäe hätten die aus Kniepers Tod auch keinen großen Nutzen gezogen. Sie dagegen organisieren jetzt, wie man hört, eine riesige und aussichtsreiche Anti-Jagd-Kampagne. Es kann ja wirklich nicht sein, dass Franz Knieper umsonst gestorben ist. Ja, aber genau das ist der Punkt, über den ich mit Ihnen reden wollte, Herr Wüthrich. Inzwischen fragen wir uns nämlich, wem dieser Tod eigentlich am meisten nützt. Und da sind wir auf Ihre neue Organisation Lebendhirsch gekommen. Wir führen nur Franz' Arbeit fort. Wir tun das, was er wollte. Kämpfen in seinem Namen für die gute Sache. Herr Wüthrich, Sie haben Lebendhirsch gemeinsam mit Frau Nora Schwarz gegründet, oder? Kurz nachdem Franz Knieper auf dem Feld erschossen wurde. Ja, wir mussten einfach was tun. Herr Wüthrich, bei unseren Ermittlungen haben wir festgestellt, dass die beiden Jäger keine eigene Recherche betrieben haben, um Herrn Knieper ausfindig zu machen und in dieses Feld zu locken. Tatsächlich wussten sie von seinen Aktivitäten nur aus einem Jagdforum, in dem ein bislang unbekannter Hetze gegen Herrn Knieper betrieben hat, ein gewisser Lynx. Und Ziel dieser Hetze war eine Konfrontation zwischen Jägern und Anti-Jagd-Aktivisten aus ihrem Jugendcamp. Haben Sie mit Nora gesprochen? Da wollte ich gerade drauf kommen, Herr Wüthrich. Wir haben uns nämlich gefragt, wie Herr Gautsch und Herr von Ziegern so genau wissen konnten, auf welchem Feld sich der Herr Knieper aufhalten würde. Im Jagdforum war das kein Thema. Und Kniepers Vortrag war zwar öffentlich angekündigt, aber sein privates Kornkreisprojekt mit Frau Schwarz am Abend drauf, davon konnte doch niemand wissen. Also, auch wenn das verrückt klingt, Franz selbst hätte ich das zugetraut. Der hatte Interesse an dieser Konfrontation. Das war so ein Durchgeknallter. Und es wäre tatsächlich möglich, dass er die Jäger selbst bestellt hat, um zu sehen, wie weit die gehen. Ja, aber das halten wir für unwahrscheinlich. Ja, aber Franz war doch ein Kämpfer. Er wurde uns von allen, die ihn länger kannten, als eher vorsichtig und nachdenklich beschrieben. Nein, was ist denn mit seinen Aktionen? Als Hirsch im Speyerer Dom bei der Hubertusmesse. Noch etwas gibt uns zu denken. Am Vormittag nach Kniepers Vortrag und vor seinem Tod auf dem Feld, da wurde vom Festnetzanschluss der Hütte ein Anruf an Herrn von Zigons Handy getätigt. Festnetzanschluss? Also ich wusste gar nicht, dass es in dieser Hütte ein Telefon gab. Heute hat doch jeder nur noch ein Handy. Und leider haben wir es bislang auch noch nicht geschafft, die Identität des Trolls, also dieses Hetzers auf Hatz und Hund, zu ermitteln. Er oder sie waren da sehr vorsichtig, haben immer von öffentlichen Terminals aus gechattet. Aber wir wissen, wer alles dort oben in dem Camp war. Da standen ständig alle Türen offen. Da konnte jeder rein. Herr Wüthrich, Sie waren zur Tatzeit ja auch auf dem Feld. Hat Frau Schwarz Ihnen gesagt, wo sie an dem Abend hin wollte? Nein. Hat Franz Knieper es Ihnen gesagt? Was soll denn das jetzt? Ja oder nein? Nein, ich bin Ihnen einfach auf das Feld gefolgt. Frau Schwarz war also die Einzige aus ihrem Camp, die vormittags schon wusste, dass überhaupt am Abend eine mögliche Aktion stattfinden würde. Ja, davon würde ich mal ausgehen, aber... Aber was? Aber so habe ich die Sache noch nie gesehen. Frau Schwarz engagiert sich doch für Luchse und Lynx, der Nick des Trolls bei Hatz und Hund, bedeutet Luchs. Außerdem hat sie direkt nach dem Vorfall damit begonnen, Kniepers Tod zu instrumentalisieren. Wie meinen Sie das? Immerhin ist sie Gründungsmitglied der Kampagne Lebendhirsch und vielleicht sogar die treibende Kraft. Also eigentlich bin ich... Nein, doch, Sie haben recht. Könnte man so sagen. Ja, das ist sie, allerdings. Herr Wüthrich, würden Sie sich bereit erklären, einmal mit Frau Schwarz über dieses Thema zu sprechen? Ich meine, ein aufgezeichnetes Gespräch, so dass wir mithören könnten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nora sowas gemacht hat. Und diese schmutzigen Bullentricks kann ich nicht leiden. Aber glauben Sie denn, dass es richtig ist, der Sache einen Menschen zu opfern? Noch dazu einen, der Ihnen allen so viel bedeutet hat? Naja, Impact hat das schon. Aber stimmt, das Opfer ist sehr groß. Ja, gut, dass Sie das auch so sehen, Herr Wüthrich. Würden Sie es dann zumindest mal versuchen? Gott, ohne deine Gaben bleibt unser Leben ohne Würde, ohne Schönheit, ohne Kraft. So wollen wir vor dich bringen, was uns Sorgen und Mühe macht. Vor allem unseren Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit. Wir bitten um deine Treue und um die Treue der Menschen um uns. Um Achtsamkeit und Bewahrung angesichts deiner ganzen Schöpfung, auch um Sorgfalt im Umgang miteinander, um Kraft dort, wo wir an unsere Grenzen stoßen, um Licht, wo uns das Dunkel schreckt. Amen. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2020. Redaktion Leonard.